dich, hab ich ein Gehirn. Was würden Schuhe machen, wenn sie hören könnten? Sie würden die Silent Sleepers hören, den ganzen Tag und die ganze Nacht. Schuhe können so vielseitig sein, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Schuhe sind einfach toll. Schuhe können so vielseitig sein. Schuhe sind einfach toll.